Was gibt's? Ich ersticke vor Bosheit. Trotz Galgen und Schwert und Rad hätte ich ihn mit diesen Händen erdrosseln, mit diesen Zähnen zerreißen wollen. Bestie. Lieber Bestie als so ein Mensch. Was willst du aber? Ich will, dass sie es empfinden sollen, wie sehr man sie beleidiget. Und dann? Dass sie sich rächen. Nein, der Kerl ist ihnen zu gering. Sondern, dass ich es dir auftrüge, mich zu rächen. Er hätte mich nicht wieder mit Augen sehen und seine Bezahlung aus deinen Händen empfangen sollen. Ich weiß, dass du eine Handvoll Geld mit einer ziemlich verächtlichen Miene hinwerfen kannst. So, eine vortreffliche Rache. Aber die wir noch verschieben müssen. Ich habe keinen Heller bares Geld mehr. Ich weiß auch keines aufzutreiben. Kein bares Geld? Und was ist denn das für ein Beutel mit 500 Taler Louis d'Or, den der Wirt in ihrem Schreibpulte gefunden? Das ist Geld, welches mir aufzuheben gegeben worden. Doch nicht die 100 Pistolen, die Ihnen Ihr alter Wachtmeister vor 4 oder 5 Wochen brachte? Die nämlichen von Paul Wernern, warum nicht? Diese haben Sie noch nicht gebraucht, mein Herr. Mit diesen können Sie machen, was Sie wollen, auf meine Verantwortung. Wahrhaftig? Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ihren Forderungen an die Generalkriegskasse aufzieht. Er hörte, dass ich sicherlich zum Bettler werden würde, wenn ich es nicht schon wäre. Ich bin dir sehr verbunden, Just. Und diese Nachricht vermochte Wernern, sein bisschen Armut mit mir zu teilen. Es ist mir doch lieb, dass ich es erraten habe. Höre, Just, mache mir zugleich auch deine Rechnung. Wir sind geschiedene Leute. Wie? Was? Kein Wort mehr, es kommt jemand.